Szene 8. Hören Sie zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Otto zählt. Er zählt. Er zählt von 1 bis 5. Bitte? Frage: Zählt er von 1 bis 10? Nein. Nein, er zählt nicht von 1 bis 10. Bitte zählen Sie. Zählen Sie von 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. Was tun Sie? Ich zähle von 1 bis 4. Gut. Wiederholen Sie. Ich zähle, Sie zählen. Er zählt, sie zählt. Jetzt hören Sie bitte zu. Hier sind Fräulein Schulz und Otto. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 5 Mark und 5 Mark, das sind 10 Mark. 10 Mark, 15 Mark, 20 Mark. Fräulein Schulz! Otto, ich zähle. Sie zählen Ihr Geld? Ja, Otto, ich zähle mein Geld. Fräulein Schulz ist nervös. Frage: Bin ich nervös? Nein. Nein, Sie sind nicht nervös. Frage: Zähle ich mein Geld? Nein. Nein, Sie zählen Ihr Geld nicht. Oder zählen Sie Ihr Geld? Nein. Nein, ich zähle mein Geld nicht. Zwanzig Mark. 25, 30, 40 Mark und 10, 50 Mark. Sie haben 50 Mark? Ja, 50 Mark. Ich habe 50 Mark. Und du, Otto? Wie viel Geld hast du? Ich? Hier. Eins, zwei, drei, vier. Nein. 5 Mark. Ich habe nur 5 Mark. Und Sie haben 50 Mark. Otto zählt sein Geld. Bitte. Und Fräulein Schulz zählt Ihr Geld. Bitte. Frage: Was zählt Otto? Er zählt sein Geld. Wie viel Geld hat er? Er hat 5 Mark. Er hat nur 5 Mark. Und was zählt Fräulein Schulz? Sie zählt ihr Geld. Wie viel Geld hat sie? Sie hat 50 Mark. Und Sie? Ich frage Sie. Zählen Sie Ihr Geld? Ja. Ja, ich zähle mein Geld. Gut, wiederholen Sie. Ich zähle mein Geld. Bitte. Sie zählen Ihr Geld. Er zählt sein Geld. Sie zählt ihr Geld. Na, und wie viel Geld haben Sie? Ich habe... Wie viel? Wie viel Geld? Oh, jetzt wiederholen Sie bitte. Ich habe, Sie haben. Er hat, sie hat. Und das ist alles.